Aufnahme läuft. Ja, was? Welche Nummer haben wir denn, Mirko? Mach du das doch heute mal. Ich weiß es nicht. Du musst das. Nein, du musst das. Mach du doch bitte mal. Du musst sagen. Ich könnte auch. Du musst ja auch ein bisschen Abwechslung hier in das Programm reinbringen. Thomas, welche Ausgabe haben wir heute? Herzlich willkommen zur 212. Ausgabe von Dropkick Drama. Okay, so klappt das nicht. Ich muss das wohl doch mal. Dropkick Drama 140. 140? Was ist denn das für eine Zahl? 40. Du sollst mit deinem iPad nicht auf wehrlose Menschen einschlagen. Irgendwann, wenn das iPad nicht mehr funktioniert, werde ich das mal machen. Soll ich mal die Definition der Toleranz vorlesen? Dann haben wir hier... Oh, das ist diese, es gibt keine allgemein anerkannte Definition. Das Lexikon der Ethik definiert sie so. Toleranz, in Klammern lateinisch Duldung, meint das Gelten und Gewähren lassen, in Klammern passive Toleranz. Besser noch die Achtung, sogar freie Anerkennung, in Klammern aktive und kreative Toleranz, andersartige Anschauungen und Handlungsweisen. Die Enzyklopädie Philosophie gibt folgende Auskunft. Toleranz, lateinisch tolerare, dulden, zulassen, ertragen, bezeichnet allgemein das Dulden oder Respektieren von Überzeugungen, Handlungen und Praktiken, die einerseits als falsch und normal abweichend angesehen werden, andererseits aber nicht vollkommen abgelehnt und nicht eingeschränkt werden. Das ist ganz interessant. Eine Definition zu Toleranz gibt es übrigens auch in That's What I Am. Ja, und wie lautet die da? Die ist auf jeden Fall kürzer, das kann ich auf jeden Fall sagen. Immanuel Kant. Ach, das ist schön. Immanuel Kant. Kriegen wir hier noch, das ist ja schrecklich. So, heute haben wir wieder Ross Smith. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dropkick Drama 140 und... 40. Und wir haben heute auf dem Plan Raw und Smackdown. Ja, und dann wollten wir ja noch eine philosophische Diskussion über die Moral führen. Nein. Was ist richtig, Thomas, was ist ja falsch, Thomas, was ist gut, was ist böse. Das war zum Beispiel falsch. Ich habe keine Notizen, aber ich sehe schon, du hast ein iPod voller Notizen. Das war sehr tolerant dir gegenüber. Und meine Toleranz gegen dir gegenüber ist jetzt gerade ein bisschen ausgeschöpft. Deshalb solltest der Klassiker du auf diesem Gebiet, Adolf Freiherr von Knigge, verfolgte 1788 mit seinem Buch über den Umgang mit Menschen ein klares Ziel. Wir sollten vielleicht auch mal einen Videopodcast beginnen. Das wäre vielleicht ganz witzig. So, du hast ja auch... Guck mal, da hinten sind auch richtige Fußnoten. Literatur und Quellenverzeichnis. Ah, super. Super. Ja. Und hier gibt es was zum kategorischen Imperativ. So, du hast ja auch Raw gesehen diese Woche. Stimmt das, Thomas? Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Es können und jetzt am besten alle Leute einmal 5 Minuten vorspulen, dann fangen wir auch mit Raw und an. Und diese Formel heißt die Universalisierungsformel vom wahrscheinlich kategorischer Imperativ Kant. Ich hole noch irgendwas zu trinken, wa? Die erste Stufe sah. Und es gibt mehrere Stufen. Okay, Raw von dieser Woche aus dem Quest Center in Omaha, Nebraska. Du hast das auch gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Ich habe nebenbei ein bisschen Kant gelesen. Aber, vorher meintest du noch, das wäre so schwierig und dann liest man das nebenbei. Ja, ich habe Raw nebenbei geguckt. Der begrenzte Raum. So, Raw diese Woche vom 30.05.2011 beginnt. Das ist eine Zitat, das lese ich noch vor, weil das passt sehr schön als Motto zu Raw. Pass auf, und jetzt pass mal genau auf, weshalb das zu Raw passt. Das musst du dann hinterher erklären. Der begrenzte Raum, obwohl es sich bei den Räumen, wie bei dem, in dem man berechtigt ist, seine Faust zu schwingen, nur um Bilder handelt, geht es tatsächlich dabei sehr häufig um realen Räumen. Also um Probleme des Platzes. Weshalb passt das zu Raw? Selbstverständlich, ja, das ist du dann gleich klar. Schwingende Faust. Wegen den zwei Wörtern passt wegen das jetzt schwingenden zu Raw. Schwingende Faust, ja. Oh Gott, ich dachte, da ist jetzt irgendwie philosophisch was hinter, wegen den zwei Wörtern, Mensch. Das kann doch nicht sein. So, wir haben ein paar besondere Sachen diese Woche. Ja. Zum einen, wir machen heute ja einen großen Pay-Per-View-Review von Starrcade 1985 mit dem Scaffold-Match. Zum einen ist es, glaube ich, das erste Mal in Dropkick Drama History, dass ich zweimal hintereinander bei Oma aufnehme. Einmal mit Thomas am Telefon und einmal Thomas hier so Personenrealität. Genau, Personenrealität, das muss man jetzt philosophisch betrachten. Das hat was mit dem begrenzten Raum zu tun. Oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall, das ist schon mal was Besonderes. Und auch bei Raw gab es diese Woche etwas Besonderes. Das war, glaube ich, so eine der ersten Mal, beziehungsweise das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass Raw am Anfang wirklich starke technische Probleme hatte. Ich glaub, oh ja, das war sehr, sehr seltsam. Und zwar, ich dachte, also es beginnt erstmal ganz unschuldig mit dem Tribute-Video zum Memorial Day. Ja. Die Amerikaner feiern sich erstmal ein bisschen wieder selbst und es ist ganz interessant, dass dieser Memorial Day jetzt, ich nehme an, das ist Zufall, ist die Woche vor Himmelfahrt. Wir haben ja jetzt diese Woche Himmelfahrt gehabt und Amerika war am Montag war da bei denen gesetzlicher Feiertag, sodass sie nicht arbeiten mussten, sodass sie am Wochenende, ich glaube am Montag ist der Memorial Day, ne? Ja, das war ja am Tag von Raw direkt. Genau, das war der Tag von Raw. Und an dem Samstag davor war ja der UFC-Pay-Per-View, wo ab und zu auch auf diesen Memorial Day angesprochen worden ist, weil das ja dann immer viel mit dem amerikanischen Militär zu tun hat. Ja, ich wollte gerade danach fragen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge zum deutschen Feiertag gibt. Nee, das muss irgendwas Militärisches sein. Ich weiß gar nicht genau, was da gefeiert wird. Memorial Day heißt ja nur, dass man sich an irgendwas erinnert. Aber was, ob das jetzt die gefallenen Soldaten sind? Bei der UFC gibt es einen Kämpfer, der war früher beim Militär. Und da wurde dann viel drauf hingewiesen, also da muss irgendwas mit dem Militär zu tun haben. Jeremiah war früher auch beim Militär, ist das richtig? Ich glaube, irgendwie sowas wurde mal in der letzten Folge angedeutet. Ich meine auch gesagt. In der letzten Folge. Ja. Ich weiß nicht, ob er auch in Afghanistan war oder so, aber ja, war beim Militär, ja. Ja. So, hat ja. Wahrscheinlich Raw seine Zähne da verloren. Wirklich. So, Raw beginnt mit dem Trivia-Video und dann gibt es erstmal bei mir gab es erstmal die ganze Zeit schwarzen Bildschirm, keinen Ton. Gab's bei mir schon, auch. Ich dachte schon, ja, da hast du ja wieder was Tolles aufgenommen. Und dann habe ich gesehen, R-Truth am Merchandising-Stand mit dem T-Shirt und wie er da wütend war, das Zeug ja hin und her gespritzt hat. Tom war noch immer nicht da. Ich dachte, da ist ja wieder ein tolles aufgenommen. Und genau. Ja, da kam auch erstmal kein Ton, dann ging er noch zu solchen. Also erstmal, das war. Er hat auch die ganze Zeit, man hat auch gesehen, dass er gesprochen hat, man hat nur nichts gehört. Nee, das war das Tolle. Also ich dachte, meine Aufnahme wäre ziemlich am Mist gewesen. Mhm. Nee, es war so, man hat. Ich würde sagen, die Aufnahme der WWE war ziemlich am Mist. Ja. Es kam dann ganz kurz ein Ton, der klang so, als wenn das. Ja, wir machen das erstmal durch hier. Wir machen das erstmal durch hier. Wir machen das erstmal durch. Man muss das mit dem kategorischen Imperativ sehr ernst nehmen. Du hast da irgendeine Meldung auf deinem iPad. Sie können Isolation 2005 noch 2 Tage lang anschauen, dann wird der Film gelöscht. Dann soll ich mir den vielleicht so langsam mal anschauen. Isolation? Was ist das denn für ein Film? Den gab es mal billig. Ich habe den noch einmal nicht geguckt. Das heißt, ich sollte mit dem. Heute Abend ist aber Schlag den Rab. Ja, das ist jetzt recht blöd. Schlecht, du. Mist. Hoch. Mirko ist jetzt ganz traurig, dass er den Film immer noch nicht geguckt hat. Nee, jetzt bin ich gerade daran erinnert, dass ich den gestern Abend eigentlich gucken wollte. Ja, dann müssen wir den jetzt ja zusammen gucken. Mist. Wir können den ja live mit den Zuhörern gucken. Nee, auf jeden Fall. Mirko ist ganz aufgeregt. Nee, Mirko ärgert sich gerade, dass er den blöden Film gestern nicht gesehen hat, der geguckt hat. Was hast du dann stattdessen gestern geguckt? Gestern Fußball? Deutschland, Österreich? 2-1 ja, für stimmt. Deutschland? Papa hat mich wieder vom Spiel. Schrecklich. Papa hat mich wieder vom Fernseher gezogen. Sonst hätte ich den Film wahrscheinlich geguckt. Naja, kann man nichts machen. Kannst du heute beim Tee gucken? Oh ja, stimmt, das passt. Auf volle Lautstärke. Worum geht's in Isolation? Das ist irgendein Horrorfilm. Den sollte man möglichst abends gucken. Warum guckst du eigentlich immer so schlechte Filme? Guck doch mal gute Filme. Zum Beispiel nächste Woche kommt auf. Ich guck keinen Film. Nächste Woche kommt auf DVD, glaube ich, raus dieser Black Swan. Da habe ich einen ganz. Ich kaufe mir auch keine DVDs, das ist mir einfach zu teuer. Das rendiert, man weiß es nicht. Deutsch ist auch nicht schon. Mach das doch so wie bei den CDs. Kaufst du die und verkaufst du weiter? Oder kann man da nicht so viel Geld für bekommen, wenn man weiter verkauft? Ja, aber ich weiß nicht. Die sind immer so, also heutzutage sind die Filme immer so sehr im Angebot und dann die danach verkaufen irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist auch. Das blöd. Eine CD, die hört man mehrmals. Die kann man irgendwo draufpacken beim Film. Das heißt, du guckst Filme immer im Kino? Gar nicht. Gar nicht. Nicht im Fernsehen? Ich guck. Also, das ist jetzt interessant. Jetzt wollen wir mal Mirko in die Ecke ein bisschen. Mirko guckt Filme nicht im Fernsehen, nicht im Kino. Nicht auf DVD, er guckt aber regelmäßig und viel Filme. Wie guckst du denn dann die Filme? Ich guck nicht regelmäßig Filme. Stimmt, sonst hättest du ja Isolation schon geguckt. Ja, den habe ich beim iTunes Store gedownloadet. Du hast ja den neuen WWE-Film mit Randy Orton geguckt. Wo hast du den geguckt? Auf DVD. Ach, den gibt's ja noch gar nicht auf DVD. Nicht auf Deutsch, ne. Aber auf Englisch natürlich. Ja, da wollen wir nachher nochmal ins Detail gehen. Und wenn jemand, von den Ermittlungsbehörden zuhört, der sollte direkt an die E-Mail-Adresse, die auf der Website verlinkt ist, sich bei Mirko mal melden. Der Mirko wird ihm dann ausführlich berichten, wie er den Film geguckt hat. Da habe ich mir amerikanische Fassung bei Amazon.com bestellt. Da ist ja eine Länder-Region-Code-Regelung mit dabei. Kann man doch gar nicht. Ja, ich habe ja einen PC, das ist ja gar kein Problem. Der in Deutschland über eine deutsche IP-Adresse läuft, oder bist du da über einen Anonymisierungsproxy gegangen? Wenn das der Fall ist, sollte jemand, wenn jemand von einer Ermittlungsbehörde zuhört, sich mal direkt bei der E-Mail-Adresse auf der Webseite melden. Er kann sich das dann im Detail erklären lassen von mir. Bei Thomas übrigens das Gleiche. Ich habe ja keine Webseite. Stimmt, du hast auch gar keine. Ich habe auch keine E-Mail-Adresse. Ja, wozu auch? Ich habe heute erst die E-Mails... hätte ich gar nicht sagen. So, Mirko, wolltest du mal weitermachen mit Raw? Ja, und zwar war das so, man hat das dann später nochmal alle 10 so richtig hören können, mit richtigem Ton, das wurde dann nochmal nachgeliefert. Ja, aber vorher war noch diese Sache. Dann ja, ja, ich möchte das ja erstmal erzählen, was da passiert ist. Erzähl doch mal in Sequenz. Und zwar, R-Truth war da am Merchandising-Stand, hat sich darüber aufgeregt, dass hier alles mit John Cena-Sachen voll ist, hat den John Cena-Film weggeworfen, John Cena-Autogrammkarten, T-Shirts und so weiter, und dann kam man noch zu so einem... Stand mit so Bechern. Getränkestand? Ja, genau. Man nennt das Getränke. Ich glaube, da gab es keine Getränke. Doch, das sah nicht danach aus, es sah nur nach den Bechern aus. Ja, es gab Becher und in den Bechern konnte man sich... Ja, aber... Für die Becher konnte man sich mit Getränken auffüllen lassen. Ja, das ist logisch an sich, aber dieser Stand, der sah so billig dahingestellt aus. Der sah nicht so aus, als ob da irgendwo was zu trinken wäre. Ja, der Merchandise-Stand sah auch ziemlich billig dahingestellt aus. Der war auch relativ schnell dann, als Artus da ein bisschen rumgewühlt hat, hat er relativ schnell alles runtergerissen gehabt. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall die Becher auf den... Und dann gab es keine T-Shirts mehr für Little Jimmy. Die haben da aber ein Zack Ryder-T-Shirt, habe ich gesehen. Das wird jetzt das wohl offiziell auch gesehen. Verkauft. Das ist dir auch aufgefallen. Ja. Da dachte ich auch, na, das wird Mirko auffallen. Da wird er wohl hinterher sein. Ja. Das hätte ich gerne. Zack Ryder spielt ja auch wieder eine wichtige Rolle in dieser Ausgabe der Raw. Ja, kommen wir später noch zu. Kommen wir später. So, auf jeden Fall. Man hat ganz kurz auch bei dem Ton, der wird dann noch so übertragen, als wenn jemand jetzt irgendwie ein. Aus dem 80er-Jahre. So ein iPhone-Aufnahmegerät aktualisiert, angeschaltet hätte. Und das dann aber zeitverzögert übertragen hätte, weil der Ton dann auch später als das Bild kam. Das passt ja alles. Erst hat er noch diese. Da waren dann ja halt diese Getränkebecher. Man weiß nicht, ob es da auch was zu trinken gab. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gab es da diese Becher, die man da wohl kaufen konnte. Vielleicht auch mit Getränken, man weiß es nicht. Mit Getränken drin. Auf jeden Fall waren auf diesen Bechern auch John Cena drauf. Da hat schon so ein dickes Plakat. Auf jeden Fall Arthur hat die Becher runtergeschubst. Und dann kam, glaube ich, dieser nette iPhone 80er-Jahre Röhrenbildschirmton. Zu dem noch eine halbe Minute versetzt. Genau, und dann kam ab und zu auch mal so eine Einblendung Technical Difficulties. Ja, die kam. Einmal kam die. Please stay oder irgendwie sowas. Standby. Bitte dranbleiben, technische Schwierigkeiten, wir sind gleich wieder da, damit die Leute nicht einfach umschalten auf meinen Kanal. Mhm. Da dachte ich, okay, nicht meine Aufnahme. Du wolltest wieder umschalten so auf meinen Kanal. Nee, ich war kurz davor abzubrechen. Ach so. Als Artruf dann in der Halle war, da oben im Publikum, da kam dann einmal ganz kurz der richtige Ton, dann war er aber auch bald wieder weg, dann gab es wieder diesen Röhrenbildschirm-iPhone-Ton. Genau, dann haben sie ab und zu mal zu Michael Cole unten eingeblendet. Ja, die haben, Lawler und Cole meinten das dann auch nochmal. Wir haben gesagt, technische Schwierigkeiten, aber man hat es teilweise nicht verstanden. Nee. Das war das Geniale dran. Es fing gut an. Das Promo, sah super aus, aber man hat halt nichts gehört. Deshalb kann man nicht sagen, ob es wirklich super war. Später wurde es dann nochmal alles nachgeliefert. Also spätestens bei SmackDown hatte man dann alles gehört. Ja, SmackDown habe ich diese Woche nicht sehen können, weil ich da schon hier unter On the Road war und keinen Zugriff mehr auf mein Aufnahmegerät hatte. Soll ich noch was vom Kant vorlesen? Dein Festplattenrekorder. Ja, genau. Ja, hier bei Thomas können sie auch mal vor die Tür. Wenn wir dann übrigens, während der Aufnahme wird natürlich stilecht, die wichtigen Personen haben natürlich stilechte WWE-T-Shirts während der Aufnahme an. Ja, ich habe heute Beispiel ausnahmsweise mal keins angezogen. Zum Beispiel vom Undertaker. Ja, heute habe ich ausnahmsweise mal was anderes. Darfst du mit dem Mika-T-Shirt überhaupt aufnehmen? Nee, wurde mir gerade verboten. Vom anonymen General Manager. So, auf jeden Fall, Arschuf geht dann zu einigen Fans, die da sitzen. Das ist so ein kleiner Junge mit seinem Vater. Die sitzen da alle mit John Cena-T-Shirt in der Reihe rum. Und Arschuf... Arschuf redet da mit diesem Little Jimmy, mit dem kleinen Fan. Little Jimmy, so was? Mit was? Mit dem kleinen was? Mit dem kleinen Fan. Mit dem kleinen Fan. Ich habe gerade verstanden, mit dem kleinen Fettchen. Da dachte ich, das kann nicht sein, so dick war der nicht. Nö, der war ganz normal. Und der Vater, der saß ja da. Also ne, normal große... war er nicht, war ja schwarz. Oh. Oh nee, Also wir sind auch schlimm heute. Eieiei, das gibt jetzt aber, das gibt jetzt aber mit der Radiobehörde. Eieiei. Und dabei wollten wir gerade über den kategorischen Imperativ sprechen. Naja, und Arthur hat den Vater dann als großen Jimmy bezeichnet, der dann auch mit John Cena T-Shirt saß und meinte dann noch, was er solle was sagen, meinte dann What's up und Arthur ging dann wütend in den Ring und dann muss ich einmal zu meinen Notizen greifen, denn ab da kann ich in der Zwischenzeit kann ich könnte ich ja mal den Gegensatz von Höflichkeit und Moral. Bei längerem Nachdenken kommt man eher auf den Verdacht, dass Höflichkeit und Moral vielleicht sogar entgegengesetzt sein können. Nun steht Arthur im Ring, motzt weiter rum und redet über den Little Jimmy, bis John Cena zum Ring kommt. Hast John? Du die Notizen eigentlich selber geschrieben oder hast du die kopiert von der Webseite? Ich die selber geschrieben habe, siehst du doch. John Cena meint, dass Arthur den Verstand verloren habe und jeden als Little Jimmy bezeichnen würde. Nach kurzem Hin und Her fordert Arthur ein Match gegen John Cena. Dies bekommt er auch, da der anonyme General Manager dies so festsetzt. Dieses Match wird im Main Event dieser Ausgabe stattfinden. Ja. Dann wird eine Rede von Karma angekündigt und nach der Werbung trifft Dolph Ziggler in einem Non-Title-Match auf Kofi Kingston. Dolph Ziggler wieder im alten Look mit den blonden Haaren. Ja, die Haare müssen noch ein bisschen nachwachsen, damit der alte Look wieder da ist. Aber offensichtlich haben sie verstanden, dass er mit dem alten Look erkennbar war und mit dem neuen Look nur aussah wie irgendwie 200 andere Wrestler auch. Nennst du bitte mal 200 Beispiele? Ted DiBiase. Eins. Davey Richards. Zwei. Du müsstest jetzt mal diese ganzen Indie-Wrestler kennen, weil in den Indie-Ligen bei Ring of Honor sehen die alle so aus, aber die Namen kenne ich alle nicht. Also da müsste ich... Zwei. Ja, es gibt schon noch ein paar mehr. Bloß wenn man die Namen nicht kennt, heißt es ja nicht, dass es sie nicht gibt. Das, obwohl das eine philosophisch interessante Frage ist. Wenn das jemand, hast du natürlich interessant wenn gemacht. Jemand, wenn es von wenn 200 Leuten kennt, zwei. wenn man jemanden kennt, aber dessen Namen nicht kennt, kennt man ihn dann oder kennt man ihn dann nicht? Ich meine, du weißt ja gar nicht, von wem du redest. Doch klar, diese ganzen komischen Indie-Wrestler bei Ring of Honor. Ja, die hast du teilweise auch noch nie gesehen. Oder? Ja, doch häufig sehe ich die. Naja, auf Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero an der Seite kann Kofi Kingston besiegen und zwar kontert er den SOS, wir halten im Ringseil und kann einen Zigzag zeigen. Ich habe hier eine Matchzeit von 10 Minuten 50. Match war in Ordnung. Dolph Ziggler ein Sieg über Kofi Kingston. Ich hoffe, man bringt dieses Match nicht schon wieder. Nö, das Match muss man nicht sehen, auch wenn das Wrestling jetzt okay war. Ne? Ja, ist richtig, aber die Matchserie, die gab es schon oft genug. Ach, guck mal an, in diesem Jahr ist auch der 200. Todestag von Heinrich von Kleist. Die Szenen der letzten Woche, als The Big Show in einem Unfall mit Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez verwickelt war, werden eingespielt. Kurz danach sind auch schon die beiden Mexikaner auf dem Weg zum Ring. Dort erklärt Alberto Del Rio nochmal, dass dies ein Unfall war, aber schlechte Menschen werden auch bestraft. Auch hat das Auto von Alberto einen Schaden und Ricardo wird Big Show die Rechnung zukommen lassen. Das ist nur angemessen, finde ich. Ja, natürlich. Ja, hat das ja kaputt gemacht. Anschließend wünscht Alberto Big Show eine gute Genesung. Ja, also es sieht tatsächlich so aus, als wenn da jetzt ein Programm zwischen Alberto Del Rio und Big Show kommen würde. Ich dachte, Big Show hätte eine längere Operation vor sich, wäre irgendwie verletzt und dass sie deshalb den Engel gemacht haben, aber haben sie tatsächlich nur gemacht. Ich vermute, dass jetzt dieses Programm zwischen John Cena und R-Truth sich ein bisschen hinzieht und dass sie in der Zeit dann... Ja, das ist ja jetzt wahrhaftig dann auch schon für ein Pay-Per-View. Einfach mal so angesetzt. Und ich glaube auch, das wird auch bei dem Nachfolge-Pay-Per-View auch nochmal das Match werden. Der Nachfolge-Pay-Per-View ist ja Money in the Bank. Ich hatte mich da letztes Mal versehen. Ach so, ja, da muss man noch... Ja, Money in the Bank kommen, aber ja trotzdem auch Titelmatches. Klar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt John Cena Arthurs Übergangsprogramm ist und dann für SummerSlam ist ja dann gegen Alberto Del Rio und dass Alberto Del Rio als Übergangsprogramm dann irgendwie gegen Big Show kämpft. Es gibt Schlimmeres. Also von der Logik her ist das okay, aber es ist halt nichts Herausragendes. So, das nächste Match dürfte dir sehr gut gefallen haben. Kelly Kelly und Eve Torres besiegen die Bella Twins via K2 von Kelly Kelly an Nikki. Furchtbares Match. Okay. Nun steht Michael Cole im Ring. Dieser spricht über die Attacke von Alex Riley gegen The Miz. Ja, das geht gar nicht. Da Riley mit einem Special-Vertrag von The Miz ausgestattet wurde und dieser seit letzter Woche nicht mehr gültig ist, nahm ihn der Raw General Manager unter Vertrag. Jetzt ist, also Alex Riley wurde einmal gefeuert und war wieder bei Miz unter Vertrag, jetzt wurde er von The Miz gefeuert, jetzt ist er wieder unter WWE-Vertrag. Das ist schon interessant. Und Michael Cole, der ist immer noch mal ist er Heel, mal ist er normaler Kommentator, das ist alles ein bisschen durcheinander. Nee, der ist Heel. Eindeutig. Ja, häufig ist er auch ganz normaler Kommentator. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja, der Klügere gibt nach. Ja. Nach seiner kurzen Ansprache fordert Michael Cole, dass Alex Riley nun zum Ring kommt. Alex Riley kommt mit einem neuen Theme-Music. Sehr, sehr gute Musik. Super. Hat so in grün gehalten. Und, die Musik ist in grün gehalten? Wie macht man das denn? Nee, so mit den Lichtern alles in grün gehalten und er kommt dann wie so ein Held zum Ring und er wird auch absolut bejubelt. Ja, so ein bisschen und, so Metal-Crossover, Linkin Park, so diese Ecke. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe vorhin auch noch gelesen, was das genau war. Ja, sag mal. Von der Band. Ja, sag mal. Aber es ist mir entfallen. Ach, schade. Weil die Band kenne ich nicht, aber das Stück gefällt mir sehr, sehr gut. Sind sowieso einige Stücke, auch das so in dieser Rockecke, auch zum Beispiel die CM Punk-Stück, das ist ja auch sehr gut. Killswitch Engage. Genau. Das ist ja auch der eine Mensch, der bei dieses, wie heißt Times of Grace. Genau, Broken Hymns, Hymns of a Broken Man oder so. Das ist ja der Name der Band, glaube ich. Ja. Alex Riley im Anzug. Dort motzt ihn Michael Cole motzt ihn erstmal an. Cole kann diese Aktion überhaupt nicht nachvollziehen. Miss hat für Alex alles getan und sie waren wie Brüder. Cole will wissen, wie Riley sich nun fühlt. Alex Riley meint... Wir müssten mal den Specht verjagen. Hier ist ein Specht im Aufnahmestudio. Hast du gehört? Da war ein Specht. Soll. Jetzt ist hier wirklich ein Specht. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Warte mal, mal gucken, ob ich den angelockt habe. Das ist ja ein Ding. Wir machen jetzt mal kurz Vogelkunde im Aufnahmestudio. Wir haben nämlich hier ein Fenster zum Aufnahmestudio. Und als ich gerade den Specht imitiert habe, kam so ein anderer Vogel. Was war denn das eigentlich? Ein Spatz oder was? Ja, Spatz. Der sich an das Fenster, auf die Fensterbank vor das Fenster, Aufnahmestudio gesetzt hat und kurz gegen das Fenster gehämmert hat. Kein Scherz. Also Vogelkunde bei Dropkick Drama. Damit haben wir auch schon den Titel dieser Ausgabe. Das ist jetzt wahrscheinlich für die zuhören, dieses Geklopf ist auch ziemlich nervig bestimmt, oder? Oh ja. Das mach du mal weiter mit der Aufnahme von Alex Riley in den Club der guten Musik, Entrance und so weiter. Jetzt ist er da hinten auf dem... ich will auch mal gucken. Gerüst. Ja. Jetzt geht er aufs andere Fenster. Ist der da jetzt? Jetzt ist er da... Das ist sehr interessant hier. Jetzt ist er weggekommen. Ja, ist schon eine von Natur noch sehr durchdrungener Gegentier. Ja. Mach doch mal weiter, Alex Riley. Soll ich noch was von Kant vorlesen? Hör auf, ich mach weiter. Ich lese noch was von Kant. Alex Riley meint, dass er sich noch nie besser fühlte, woraufhin Michael Cole austickt und meint, dass Riley lieber um Vergebung betteln sollte. Riley unterbricht Cole und meint, dass Cole genauso wie The Miz sei. Beide seien arrogant und haben eine große Klappe. Cole fragt, ob Riley weiß, was er ist. Nach einer kurzen Pause meint Cole, dass Riley ein Bastard ist. Alex Riley haut Michael Cole zu Boden, als plötzlich The Miz hinter Riley attackiert. Ein kurzer Brawl entsteht und ein Beatdown von Riley gegen The Miz folgt. The Miz kann aber noch flüchten. Ja, also Riley ist jetzt absoluter Top-Face, wird absolut bejubelt. Also da hat man ausnahmsweise alles richtig gemacht. Genau, das Einzige, was jetzt schwierig sein wird, das Match zwischen Alex Riley und The Miz, da müssen sie jetzt viel brawlen und am besten irgendwie ein Gimmick-Match draus machen, weil technisch ist Alex Riley noch nicht so weit. Match. Was glaubst du, was da für ein Gimmick sinnvoll wäre als erstes Match? No Disqualification. Gleich als erstes Match? Ja, wahrscheinlich macht man eher mal normalen Singles-Match, ne? Zuerst. Und wenn man das dann merkt, No Disqualification. Und dann könnte man ja ein I Quit-Match, weil da ist ja The Miz bekannt für, dass er da schnell aufgibt. Nicht schon wieder. Und dann könnte The Miz ja als Tech-Team-Kumpel John Cena dazu holen, der dann gleich am Anfang mitkämpft. Ich will ein I Quit-Match sehen, vor allem nicht mit The Miz. Da habe ich echt die Schnauze voll von. So, das nächste Match ist ein Singles-Match, CM Punk mit Mason Ryan am Ring. Das ist auch interessant. Warum muss man sich an Gesetze halten? CM Punk besiegt Rey Mysterio durch einen Kick gegen Reys Kopf, 9 Minuten 5. Also hier wurde auch schon wieder eine alte Fehde aufgelebt. Ein altes Match noch einmal gezeigt. Wer hat gewonnen? Hier, CM Punk. CM Punk. Gegen wen? Hast du die Sendung gesehen? Ich hab jetzt gerade auf Sokrates geachtet. Rey Mysterio. Ja. War nicht so besonders. Ja, als ich das gesehen habe, doch, jetzt kann ich mich erinnern. Als ich nämlich das Endergebnis gesehen habe, dachte ich, ach, das ist ja auch interessant. Jetzt verliert Rey Mysterio 2 Wochen hintereinander clean. Hast du die Sendung gesehen oder hast du es nur gelesen? Ich habe sie gesehen. Und dann dachte ich, wird er jetzt zum Edeljobber von Raw oder was ist jetzt los? Ob da eventuell irgendwas im Busch ist, dass Rey Mysterio tatsächlich seine Karriere beendet und er deshalb jetzt nur noch verjobbt wird oder ob das Zufall war? Edeljobber ist schön. Könnte sein. Nun ist Karma auf dem Weg zum Ring. Dort erklärt sie, dass sie seit ihrer Kindheit 2 Träume hatte. Zuerst wollte sie schon immer ein WWE-Superstar sein. Sie versuchte sich bei der 2. Season von Tough Enough. Jedoch meinte Jim Ross, dass Karma nicht dafür geeignet war, da sie einfach zu fett wäre. Hat der das übrigens wirklich gesagt? Könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Jim Ross ist ja schlank und rank. Absolut. Das ist schon der Wahnsinn, der Mensch. Er ist wirklich... Ich könnte mir vorstellen, dass er es gesagt hat. Daraufhin wollte sie unbedingt trainieren, um irgendwann mal wrestlen zu können. So bereiste sie die ganze Welt, wie zum Beispiel Japan. Bestritt überall auf der Welt Matches, bis sie einen Anruf von der WWE bekam. Der 2. Traum, und diesen Traum haben viele Mädchen und Frauen, ist es, ein Kind zu bekommen. Und sie wird dies bekommen, da sie schwanger ist. Das Wrestling ist ein riskantes Business und Karma will nichts riskieren. Aber in einem Jahr wird sie wieder da sein. Sie hat vor allen Dingen auch gesagt, dass es eine Risikoschwangerschaft ist. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht auch, weil sie zu gewichtig ist. Das kann sein. Das hat man ja häufig auch bei Operationen, wenn Leute Übergewicht haben, dass es dann, weil das Herz ja ziemlich belastet ist, dass es dann für die gefährlicher ist als für Normalgewichtige. Plötzlich kommen die Bella-Twins zum Ring, diese Scherze. Übrigens, ganz kurz, bevor du das Segment sagst, das Promo von Karma fand ich sehr, sehr gut. Ja, es war zuerst durch diese, ja, wir können das am besten am Ende einfach mal sagen, die Bella-Twins, die scherzen mit ihren Fat-Jokes über Karma. Karma will auf die Bellas los. Fat was? Fat-Jokes. Ach so. Ich habe das Wort nicht verstanden, deshalb fragte ich. Ja. Karma will, man könnte auch fetten Witze sagen. Ja, fette Witze sind ja nach heutiger Jugendsprache tolle Witze, ne? Ja, diese Scherz mit den fetten Witzen über Karma. Karma will auf die Bellas losgehen, tut dies aber nicht. Sie greift sich noch einmal das Mikro und hofft, dass die Bellas in einem Jahr immer noch hier sind. Das ist eine gute Wette. Glaubst du, dass sie in einem Jahr noch da sind? Ich glaub's ja nicht. Ich habe Hoffnung. Ich nicht. Die sind schon recht lange da, muss man sagen. Genau, ein Grund mehr, die jetzt mal rauszuschmeißen, wenn es wieder... wann kommt eigentlich die Entlassungswelle? Die ist doch sonst immer irgendwann nach WrestleMania. So langsam müsste sie mal kommen. Ich weiß nicht, ob man die diesmal auslässt. Ich glaube, die Bellatons sind in einem Jahr noch da. Auf jeden Fall, das Karma-Segment an oder in Promo, das war am Anfang noch sehr, sehr, sehr ernst und realitätsnah gehalten. Und genau, das war gerade gut. Man hat sie fast noch sympathisch dargestellt, aber dann zum Ende hin kam dann wieder das Gimmick hervor, von wegen gegen die normale Divas Division. Also davon hat man da jetzt nichts falsch gemacht. Sehr schön. Also das, vor allen Dingen der erste Teil des Gimmicks, der war sehr, sehr gut und wurde auch sehr bejubelt von vor allen Dingen von den harten Fans, die immer dabei sind und die das halt wissen. Und als sie über Japan gesprochen haben, das wissen natürlich die Fans, dass in Japan vor allen Dingen zu bestimmten Zeiten heute ja nicht mehr ganz so, dass das Wrestling eigentlich so das beste Wrestling war, was es gab. Das haben wir leider nicht so mitbekommen, aber da haben ja auch viele Leute, die dann später richtig gut waren, so wie Chris Jericho oder Chris Benoit, das Wrestling im Prinzip gelernt. Ja, gutes Segment, hat mich überrascht. Ich war ein bisschen skeptisch, ob Karma, wenn sie dann wirklich spricht, ob das nicht dem Gimmick abträglich ist. Ja, das dachte ich dann bei der ersten Hälfte auch. Zum Glück hat man durch die zweite Hälfte wieder voll das Gimmick gebracht. Nee, ich fand schon bei der ersten Hälfte, fand ich das gut. Ich hatte... weil sie halt so das glaubhaft dargestellt hat, dass sie wirklich sich durch harte Arbeit ihre Position erkämpft hat. Ja, aber man war da so ein bisschen aus diesem Gimmick heraus, ja. Ja, aber das hat mich nicht gestört. Okay, mich auch nicht. Denn es wurde ja in der zweiten Hälfte wieder mehr oder weniger berichtigt, wenn man dann so sagen will. Singles Match, Evan Bourne besiegt Jack Swagger via Roll-Up nach 3 Minuten ein bisschen. Ja, das war ein seltsames Match. Jack Swagger aus der Michael Cool-Sache raus und dann ist er wieder ganz unten. Ja, ich weiß gar nicht, ob er ganz unten ist, weil das war ja so ein Glückssieg, wurde er dargestellt von Evan Bourne. Es gab ja mal vor ewigen Zeiten so diese Storyline wie der 1-2-3-Kid als absoluter Außenseiter, weil er deutlich kleiner war, gegen Razor Ramon mehrfach dann so Siege bei rausgeholt hat. Und so ein bisschen hat mich das daran auch erinnert, weil das auch vom Größenverhältnis ungefähr stimmt. Und das hat ja weder Razor Ramon noch 1-2-3-Kid oder später X-Pac geschadet. Deshalb, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich finde das, als ich Jack Swagger so gesehen habe, dachte ich, finde eigentlich ein bisschen schade, dass er bei Raw so verheizt wird und dass die bei SmackDown nicht so richtig viel vernünftige Gegner für den Titel haben. Ja. Da würde er gut reinpassen. Razor Ramon und Jack Swagger ist aber natürlich auch noch ein kleiner Unterschied, ne? Finde ich nicht. Was ist da der Unterschied? Zu dem Zeitpunkt war Razor Ramon ja noch nicht der Superstar. Nee, wurde aber nicht so verheizt wie ein Jack Swagger. Ja, das war aber nicht immer so weit oben, damit das runtergemacht. Ja, das ist das Schlimmste, aber, was es gibt. Der das soll war lieber, aber früher grundsätzlich so. Das kann man nicht so richtig vergleichen. Der soll lieber in die Midcard immer bleiben, als jetzt immer ständig nach oben und dann wieder so verheizt nach oben. Das Schrecklichste, was es gibt. Ja, das gab es früher grundsätzlich nicht so. Deshalb kann man das nicht richtig vergleichen. Das stimmt schon. Das ist ein bisschen seltsam. Backstage sind R-Truth und John Cena auf dem Weg zum Ring. Wenn R-Truth selbst Gespräche führt, zeigt Cena den Fistpump mit Zack Ryder. Ja. Das Zack Ryder T-Shirt, das trägt Mirko bei der nächsten Aufnahme. Also ich schätze, das nächste Mal live werden wir ja dann wohl im April, schätze ich mal, sehen. Ist das so? November kriegen wir ja nicht hin. Da ist ja das, da ist ja das Konzert, wo ich hin muss. Das heißt, meistens ist doch April dann in Deutschland die WrestleMania Tour. WrestleMania Revenge Tour. Ja, da interessant mal zu sehen. Hoffe ich mal. Also ich würde ja hoffen, dass mal wieder Raw kommt. Und ja, das wäre schön, aber ich glaube es fast nicht. Ich hoffe mal, dass die vernünftige Städte aussuchen. Und ja, dann kannst November du dir, kommt man ja und dann kannst du dir, nur nach Frankfurt. Und dann kannst du dir ja ein Zack Ryder T-Shirt kaufen. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich sehe ich ihn auch live. Ich habe ja ein Undertaker T-Shirt. Ja, das ist ja natürlich nichts dagegen, ne? Das Non-Title Wir müssen nachher nochmal über die TNA Impact Tour in Deutschland sprechen. Ja, da sind vorhin die Städte sehr interessant. Ja, genau, darüber müssen wir nochmal sprechen. Non-Title Match im Main Event. Im Newsblock. Im Newsblock sprechen wir über Newsblock. Die TNA. Da müssen wir noch so einen coolen Ton haben, der das dann so einleitet. Ja, so einleitet. So wie sowas hier. Nee, da kommen ja gleich wieder die Vögel. So ein Die News Vögel waren ein sehr guter Film von Alfred Hitchcock. Hast du den mal gesehen? Nee, ehrlich gesagt Du guckst ja auch im Fernsehen und im Kino und auf DVD keine Filme. Ja, den würde ich sondern gerne sehen, nur, ja. Das erzählt er aber nicht in der Sendung, sondern nur den Ermittlungsbehörden, die sich direkt an die E-Mail-Adresse auf seiner Webseite wenden. Was erzähle ich denen? Wie du Filme guckst. Ja, gar nicht. Ne? Ja, ja. Wolltest du nachher eigentlich nochmal deinen Bericht zu dem neuesten WWE-Film von dir geben? Ach, den ich mir bei Amazon.com bestellt habe. Ja, natürlich. Achso, ich dachte, du guckst gar keine Filme. Naja, gut. Nee, nur wieder mal. WWE-Filme natürlich immer mit besonderer... Sind das, wenn man einfällt, sind eigentlich mittlerweile weniger Poster hier? Das ja, Oma hängt hier mal alle ab, ne? Eigentlich wollte ich ja noch neue Poster mitbringen, aber es sieht nicht aus, als wenn es weniger geworden ist. Das ist die einzige Lücke, wo ich denke, ja, da war ein bisschen mit Sicherheit was. Also hier unten könnte man auch was hinmachen. Eigentlich könnte man überall... Also man könnte das nochmal, auch wenn man das einen nach rechts setzt, dann könnte man da noch drei weitere Poster hinballern. Also eigentlich... Wenn man nachher und so... Und darüber? Wenn man nachher so... Eine Power Wrestling Match. Weißt du was? Wenn man nachher noch rüber geht... um das Geburtstagsgeschenk für Mira zu holen, dann holen wir noch kurz eine Power Wrestling. Da sind ja bestimmt mindestens zwei Poster drin, oder? Ja, also da zwei, hier noch drei, da oben noch welche, also das passt schon. Ne, ja, mehr zwei sind da meistens drin. Zwei sind ein großes und vielleicht ein kleines oder anders. Vielleicht auch drei, man weiß nicht. Ja, dann werden wir auf jeden Fall mal eine Power Wrestling. Auf der aktuellen ist, glaube ich, Edge auf dem Cover. Das weiß ich nicht. Ich habe die lange nicht gekauft, aber... Ich auch nicht. Eigentlich ist es ja ein unterstützenswert, weil man muss ja sagen, lange Zeit, als man in Deutschland gar keine Chance hatte, was zu sehen, haben die noch die Fahne hochgehalten und da konnte man sich wenigstens informieren. In Anbetracht dessen, was momentan mit Ringside passiert, würde ich das jetzt nicht unbedingt tun. Ja, die Zeitung, die kaufst du halt und die kommt halt regelmäßig einmal im Monat. Das ist halt nicht so wie bei Ringside. Auf! Es ist halt nicht so... Das sind ja harte Ansagen. Ich werde mal gucken, ob das gemäß der moralischen... Ich habe den Thomas jetzt richtig eingeschüchtert. Keine Toleranz gegenüber Missachtung von Grundrechten, muss ich dir da mal sagen. Mirko? Das Mikro bleibt da stehen. Okay. Non-Title Main Event. R-Truth besiegt John Cena via Countout. R-Truth verließ immer wieder den Ring, ging sogar in das Publikum, bis John Cena hinterhergeht und R-Truth wieder über die Absperrung schleudert. R-Truth verpasst ihn einen Kick und geht schnell zurück in den Ring. Das ist dann der Countdown nach 4 Minuten. Nach dem Match brüllt R-Truth wieder einige Cena-Fans an. Bis dahin dachte ich übrigens auch noch, dass diese beiden, dass der Vater mit dem Kind da wirklich echte Fans sind, die da nur so sitzen. Ja, nee, das waren Plans. Ja, genau. Und R-Truth hat sich dann den Becher von dem Sohn genommen. Irgendein Getränk. Man ja, weiß nicht, wo das Getränk her war. Das aber war sicher von dem Getränkestand, den es da vorne gab. Ja, aber nicht dem da oben, dem billigen. Es war auf jeden Fall... Arschuf hat da ja auch alle Becher runtergeschubst. Nicht, dass sie die da trotzdem noch verkauft haben, das ging man, ja gar nicht. Was man auf jeden Fall gesehen hat, dass das Getränk offensichtlich Wasser war. Weil Cola hätte man gesehen. Ja, der Sohn, der trinkt natürlich nur Wasser. Das ist, klingt sehr plausibel. Ja, oder irgendwie halt Sprite oder sowas. Jedenfalls war es ein helles Getränk. Ja, und Arschuf hat sich das dann genommen. Der Vater stand da dann schon mehr oder weniger aggressiv auf und guckte da schon. Und dann kam der das Getränk ins Gesicht und Arschuf ist schnell geflüchtet. Genau, Arschuf hatte natürlich Angst vor dem Vater. Ja, John Cena ist dann noch gekommen und hat da so ein bisschen geschlichtet und hat dem netten Herrn da noch so das Getränk aus dem Gesicht gewischt. Und dann hat ihm am Ende noch sein Armband da, dieses Schweißband geschenkt. Als John Cena sich da so ein bisschen um den gekümmert hat, da dachte ich erst, das sind wirklich echte Fans. Die haben das zwar mit denen vorher kurz abgestimmt, dass sie mit denen was machen, aber haben denen noch nicht gesagt, was sie machen. Dass das mit dem Getränk vielleicht sogar eine Überraschung für die war. Das glaube ich nicht. Das war aber nicht so. Aber das dachte ich erst, als John Cena dann hinterher so lange bei denen rumstand. Das wäre witzig gewesen. Aber ich glaube, dann hätte der vielleicht auch was anderes getan. Ich glaube nicht, der sah ziemlich harmlos aus. Ein bisschen blöd halt, aber ein harmlos. Tja, was will man machen? Schöner wäre gewesen, wenn der Junge Milch getrunken hätte. Da sage ich jetzt nichts zu. So, dann geht's weiter bei SmackDown. Achso, nee, sag du erstmal, was hast du denn jetzt insgesamt von der Raw-Sendung gehalten? War die ja, gut, sehr schlecht? Unterhaltsam. Wie fandst du denn den Aufbau von Arschus jetzt? Bleibt, also diese Raw bleibt im Gedächtnis durch diese technischen Schwierigkeiten. Ja, super. Und super, das ist ein Traum. Ist das. Das ist ein Traum jedes Drehbuchschreibers. Nee, und das ist nämlich sogar positiv, denn dadurch ist dieses Arschus-Promo am Anfang einer der wenigen. Guckst du so blöd, das ist. Einer dieser wenigen Promos, die ich... Ich gucke immer so, ich gucke doch nicht blöd, ich gucke doch immer so. Aber ich habe mich gerade an was erinnert. Es ist wirklich einer der wenigen Promos, die ich wirklich im Gedächtnis behalte. Nicht nur, also diese technischen Schwierigkeiten haben da mich dazu gebracht, dieses Promo im Gedächtnis zu behalten. Weil das so oft gezeigt wurde und ich mir das auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie dadurch bleibt das jetzt im Gedächtnis. Also wir waren ja mal Ende der 70er Jahre im Apollo-Kino in Emden, als es noch nicht so ein Dreifach-Kino war. Ja. Als es noch ein großer Kinosaal war. Und da sollte der neueste Louis de Funès-Film, der Gendarme in Saint-Tropez, laufen. Und da waren wir im Kino und saßen und haben schon auf den Film gewartet. Dann kam irgendwann jemand von dem Kinobetreiber in den Saal und hat angekündigt, der Film fände etwas später an, weil die Filmrollen noch nicht angekommen wären. Die würden da erst zu dem Kino geschickt werden. Das war wohl der erste Abend vor das Film. Und irgendwann später kam er dann rein. Die Filmrollen sind jetzt da. Wir machen alles fertig. Der Film geht gleich los. An diese technische Panne kann ich mich noch sehr genau erinnern. Vielleicht ist deshalb der Film bei mir gut in Erinnerung geblieben. Deshalb wollte ich dann sagen, ganz Unrecht hast du nicht, aber gut ist das jetzt auch nicht für den Film und auch nicht für die Raw-Sendung. Die Frage ist, hat man jetzt Arthur eher geschädigt mit dem Segment am Ende, weil er ja vor diesem Vater dann im Prinzip weggerannt ist und weil er ja auch bei dem Cena-Match immer rausgegangen ist? Wie nee, so ich glaube, er ist eher eben schnell vor John Cena weggerannt. Das ist meiner Meinung nach nicht schlecht. Aber ist das nicht schlecht, wenn John Cena wegrennt? Was ihn meiner Meinung nach nicht schlechter macht. Es ist halt ein Heel und ein Heel will nicht unbedingt unnötig kämpfen. Heel rennt dann lieber weg. Weißt du denn, was nach der Raw-Ausstrahlung, was dann noch passiert ist? Ja, das darfst du uns ja sagen. Du hast ja versucht, dir das anzugucken. Ja, es ging ja nicht. Ich bin ja dann auf Figure 4 Weekly gegangen und da war irgendwie so ein YouTube-Clip und da hieß es, was nach Raw passierte, was Auswirkungen auf das Titelmatch beim Pay-Per-View hat. Und dann habe ich gedrückt auf diesen YouTube-Play-Button und er sagte, für ihre Landesregion nicht freigegeben. Tja, Thomas ist dann erstmal in die USA eingereist, um sich das Video anzugucken. Das Video habe ich nicht gesehen, aber wenn ich das aus den Meldungen, die ich soweit gelesen habe, richtig verstehe. Es gibt wahrhaftig ein Titelmatch zwischen beiden bei Capital Punishment und das läuft so, dass Arthur sich erst irgendwie entschuldigen muss, um das anders verstanden. Match zu bekommen. Also ich habe es anders verstanden. Also ich habe so verstanden, das Match zwischen John Cena und Arthur ist kein Titelmatch, solange sich Arthur nicht für seine sozusagen Aktivitäten entschuldigt. Da könnte man ja jetzt eine Geschichte draus bauen, indem man sagt, das erste Match jetzt beim Pay-Per-View ist tatsächlich kein Titelmatch und lässt dann Arthur dieses Match tatsächlich gewinnen. Aber John Cena verliert ja dann seinen Titel nicht. Und macht meinst dann, du, WWE macht das ein Match macht, in Main Event stellen, was nicht der Titel mit? Könnte ich mir das, vorstellen. Das, bei so einem, bei so einem, wenn die schon so. Aber ein, nicht bei so einem Capital als sie, Punishment. Als sie, diesen Müll, als sie das Müllmatch da zwischen Miss und John Cena beim letzten Pay-Per-View gemacht haben. Ja, aber das war Over the Limit, doch nicht bei, bei Capital Punishment, wo so viele Armeeleute und so da. Ich weiß nicht. Ja, klar, dann machen sie da halt als Main Event machen sie halt Randy Orton gegen Sheamus um den Titel. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, vor allem da werden sie John Cena am Ende jubelt da haben wollen. Hm. Was war das denn jetzt mit dem Geräuschchen? Kleiner, sehr interessant. Ich meine dich jetzt gerade beim Trinken. Das ich habe nur gesagt. Nochmal. Nee, nochmal, das kann man immer nur einmal sagen. Schade. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, dass Artus einmal gewinnt, aber den Titel nicht gewinnt und dass dann bei dem Folge-Pay-Per-View ein Titelmatch ist und dass John Cena das der ist gewinnt, weil die ganzen Leute ja extrem davon genervt sind, dass John Cena beim Pay-Per-View nie ein Match verliert. Hm. Könnte ich mir schon nee, ich glaube nicht, dass man das bei Capital Punishment macht. Ich glaube wohl. Überhaupt, ich meine, ich habe schon mal, ich habe jetzt letztens einen Spot gesehen, wo das schon als Titelmatch angekündigt wurde. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich wüsste nicht, warum man das Gimmick sonst so macht. Artus entschuldigt sich nicht. Ja, ich habe das auch so verstanden. Ja. Naja, weiter zu SmackDown. Raw fand ich sehr unterhaltsam. Raw fand ich auch sehr unterhaltsam. Tough Enough müssen wir machen, weil Tough Enough ist ja am Montag. Ja, danach. Wann danach? Danach. Wonach? Ja, nach SmackDown. Achso, SmackDown habe ich nicht gesehen. SmackDown war ja gestern. Friday Night SmackDown. Friday Night SmackDown ist übrigens immer freitagsabends. Taping 31.05. und am 3.06.2011 gab es die Ausstrahlung aus der Wells Fargo Arena in Des Moines, Iowa. Des Moines. Des Moines heißt das. Des Moines. Des Moines. Des Moines. Moin. Ja. Des Moines. Des Moines. Passt eigentlich zu der Gegend, in der wir aufnehmen. Nein. Wir nehmen ja im. Kommst du da drauf? Wir nehmen ja in Easter Fries Country auf. Istanbul? Easter Fries Country. Ja, Istanbul. Eastern Fries Country. Ja, Istanbul. Ja. Dieser Specht immer. Das war ja nur ein Spaß. Man weiß es nicht. Du müsstest eigentlich deinen Kindle mal ausschalten, der läuft immer noch. Nee, der verbraucht so weniger Strom, als wenn ich den jetzt ausschalte und später erst wieder anschalte. Na, man weiß es nicht. Dann. Soll ich dir nochmal was von Sokrates vorlesen? Hör auf, wir machen bleibt. Achso. Schrecklich. Ich finde das sehr interessant. Das Buch werde ich auf jeden Fall nicht kaufen. Wieso ist das? Nicht ausleihen lassen. Dir zu anspruchsvoll, ne? Nee, aber das finde ich jetzt nicht so sehr unterhaltsam. Also, es ist auch kein Unterhaltungsbuch. Man soll auch nicht immer nur Unterhaltung machen, man soll sich auch mal weiterbilden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt weiterbildend ist. Doch, klar. Naja, ich weiß nicht. SmackDown beginnt mit einem. Du musst ja schon die ethisch-moralischen Grundsätze, in denen du lebst, bewusst machen. Damit du die richtigen Entscheidungen in deinem Leben fällst. Also eine wichtige Entscheidung wäre zum Beispiel irgendwann mal zum Friseur zu gehen, mein Herr. Moral versus, ja. Soll ich ja wieder mit Toleranz anfangen hier? Oh ja, Gott, das kannst du dann den Kollegen in deinen ersten Bewerbungsgesprächen erzählen. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. So, Singles Match. Das kann nicht mehr so lange sein. Jetzt sagen, du wolltest noch dreimal sitzen bleiben. Wie sieht's denn eigentlich in der Schule im Moment aus? Ja, sitzen bleiben ist gut. Ne, wie sieht's denn im Moment aus? So von ja, den sitzen bleiben, her? Ne? Klar, sitzen bleiben. Dieses Jahr bleibe ich nochmal sitzen. Dachte ich mir so. Na, das sieht nicht gut aus. Das ist okay? Okay. Dann müsste ich die CD von den Arctic Monkeys wohl wieder einziehen. Nee, noch bin ich eigentlich sitzen geblieben. So, es beginnt diese Woche ausnahmsweise in Istanbul. In Des Moines. Iowa. Istanbul. Iowa. Ja, machen wir weiter. So. Es beginnt ausnahmsweise nicht mit dem Tag Team Match oder auch nicht mit irgendeinem Promo oder mit Teddy Long. Es beginnt mit einem Singles Match mal wieder. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Ach, das ist überraschend. Normalerweise ist ja erst das Promo. Christian besiegt Mark Henry. Das war schön. Nett. Wie lange ging das? Okay, weiß ungefähr? Nicht. Lang genug. War ein schlechtes Match oder ging's? Nee, war okay, war unterhaltsam. Okay. Nach dem Match fordert Christian von Teddy Long, dass er für heute ein Triple Threat Match um den Titel ansetzen soll. Teddy Long verneint dies, meint aber, dass Christian der Special Guest Referee im Match zwischen Randy Orton und Sheamus sein wird. Nur der Special Referee ist ja kein Gast. Beim Pay-Per-View? Nee, jetzt heute Abend. Ist ach so, das Match doch. Das Match. Ja, oh, schade, dass ich die Sendung nicht gesehen habe. Stimmt, das war ja nicht als Pay-Per-View-Match, sondern das war ja als. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe auch keine Spoiler gelesen. Mensch. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, dann muss ich hier aber besonders hoch rein. Ja, Also Christian wird hier sogar. Christian ist so ganz schwierig, wie der hier dargestellt wird. Wie so ein bisschen wie jemand, der jetzt einfach nicht aufhören will. Der nicht versteht, dass er den Titel jetzt nicht bekommt. Der will Rematch und Rematch und Rematch. Ja, ist aber auch okay, finde ich. Ja. Divas Tag Team Match. Das hätte Thomas wieder sehr gut gefallen. Alicia Fox und Tamina besiegen Caitlin und AJ. Schon wieder? Ja. Das war doch letzte Woche schon. Haben sie es nochmal wiederholt oder was? Hm. War Natalia auch wieder mit am Ring? Mhm. Das ist ja auch furchtbar. Und noch, ne? Irgendjemand anderes. Das ist ja auch furchtbar. Die beste Wrestlerin bei den Divas ist da jetzt auf einmal irgendwie die Begleitung von einem furchtbaren Tag-Team, was immer verliert. Caitlin ist doch die Beste. Ja, ja. AJ ist auch nicht schlecht. So, Cody Rhodes kommt heraus und spricht über Daniel Bryan und die Papptütenmasken gibt's auch wieder. Das heißt, jetzt kommt eine Fehde zwischen Cody Rhodes und Daniel Bryan. Das finde ich okay, weil da kommen wenigstens gute Matches bei raus. Ja, da würde ich noch nicht zu früh sagen, es kommt später noch was anderes. Singles Match. Jinder Mahal feiert sein In-Ring-Debüt. Ach, schade, dass ich das nicht gesehen habe. Das merkt, wie tritt nicht er auf? Was hat er für eine Ringerkleidung? Er kam in so einem Anzug raus. Er wirkte sehr, ja, also es kam ja diese indische Musik, also Anzug im Sinne von Ringeranzug oder jetzt wirklich? Anzug. Also richtiger Anzug. Okay. Aber in dem hat er nicht gekämpft. Nee, den hat er dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, hatte er den richtigen Anzug. Also er wirkte auch, er war von der Aufmachung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er wirkte wie so ein schnöseliger, reicher Typ. So ein Inder, den man halt einfach gar nicht mag. Also genau so, wie man den haben will. So, verstehst du, was ich habe? Ich überlege gerade, ob das jetzt irgendwas Rassistisches gegen Inder war, was du da gesagt hast. Nein. Ja, du hast auch schon was gegen Schwarze gesagt, dann darf ich jetzt nur was gegen Inder sagen. Ich habe ja nur gesagt, dass sie nicht normal sind. Also nicht weiß sind, wollte ich sagen. Ja. Man könnte auch jetzt aus Sicht der Schwarzen sagen, die Weißen sind nicht normal. Jinder Mahal auf jeden Fall für seine Größe. Der Inder an sich, der hat ja mal einen Anzug und den mag man ja nicht, sagst du. Jinder Mahal ist auf jeden Fall für seine Größe durchaus beweglich und er kann auch natürlich einen Sieg feiern. Gegen wen? Tipp mal. Zack Ryder? Nee. Ach nee, der ist ja bei Raw. Trent Barretta? Ich sag nur, Nationen trafen aufeinander. Indien gegen Nationen trafen aufeinander. Ja, Trent Barretta wäre Amerika gewesen. Super, super. Auch erst die indische Musik von Jinder Mahal und dann die von der anderen Nation. Das war super. So in dieser Gegenüberstellung. Kofi Kingston? Nee. Das wäre jetzt gar nicht Afrika sagen? Gewesen. Soll ich? Nee, Kofi Kingston ist ja auch. Darf ich? Lass mich mal überlegen. Super war das. Haben wir da. Ja, Sin Cara kann es nicht sein. Sonst hätte ich gedacht, Mexiko. Ja, sag. Yoshi Tatsu. Ja, ach so, ja, das, ja, ist eigentlich, so das ist eigentlich okay. Ja, Jinder Mahal gewinnt natürlich durch irgendeinen interessanten Move, dessen Name mir natürlich jetzt nicht einfällt. Der hat wahrscheinlich einen eigenen Namen. Auf jeden Fall, Jinder Mahal ist nicht so unbeweglich im Ring. Also man hat jetzt nicht viel, nicht beurteilen, nee, also man hat nicht viel gesehen. Es war jetzt ein schnelles, kurzes Jobber-Match mehr oder weniger. Okay. Ja, schade. Und danach gab's dann Tatsu, der ist jetzt so ein bisschen wie Funaki, den wir da auf der WrestleMania Revenge Tour im April 2006 bei SmackDown gesehen haben. Der war gut. Und Orlando Jordan, den haben wir auch gesehen. Den haben wir gesehen? Orlando Jordan. Genau, auch ganz da, oben. Gegen Batista? Nee. Nee, oben auf dem Poster ist er gegen Batista. Ja. Und Rey Mysterio gegen Chris Masters. Ja, haben wir das mal gesehen. Nee. Wir haben mal Ric Flair gegen Chris Masters. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, vielleicht auch nicht. Und Oberhausen. Doch. Wir haben aber gegen Kalito. Wir haben mal Kurt Angle gegen Rey Mysterio gegen Mark Henry gesehen. Ja. Das war hier Dingens. Ric Flair gegen Kalito in Oberhausen. Genau. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Ja. So, dann gibt's noch den Vice-Grip von Great Khali gegen Yoshitatsu. Ja. Intercontinental Championship Match. Ich überlege gerade, Kofi Kingston ist US. Wer ist denn gerade Intercontinental? Wade Barrett gegen Ezekiel Jackson? Ezekiel Jackson besiegt Wade Barrett. Titelwechsel? Via Countout. Ah, okay. Und dann hat Core eingegriffen und Ezekiel Jackson verprügelt. Man hatte bei dem Countout so ein bisschen das Gefühl, dass Wade Barrett extra lange liegen geblieben ist. Man kann es nicht genau sagen, aber man könnte das meinen. Nach dem Match fertigt Ezekiel Heath Slater und Justin Gabriel ab. Die sind ja beide bei The Core. The Core, ja. Die sind beide bei The Core. Im Locker Room macht Umzug, sich... In der Umkleidekabine. Umzugskabine. Umkleidekabine. Umzugskabine, gehen wir nachher noch hin. Da kann ich ja Klamotten einkaufen, wenn du beim Friseur sitzt. Okay. Und warum ist das jetzt keine Umkleidekabine? Ich könnte dir da ja einen Hut besorgen. Im Lockerroom macht sich Christian für die Rolle als Special Referee fertig. Warum heißt der Lockerroom eigentlich Lockerroom? Weil da alle voll locker sind. Aha. Das haben wir schon mal irgendwie gesagt. Brüller, ne? Brüller. Ich glaube, das hast du letztes Mal gesagt. Also, ich würde. Hör mal auf, du. Hör mal auf. Das hast du auch schon mal gemacht. Ich würde sowas nie sagen. Nee. Guck mal, da ist ein Specht. Hör auf mit dem Mikro. Guck mal, da ist ein Specht. Auf. Hör auf. Ich will mal ein Zitat von Sokrates raus. Hör auf, weiter. Hör mal weiter. Ja, leg weg das. Leg weg. Nee, leg mach es mal weg. Leg es weg. Mach mal weiter. Leg es weg. Das, oh Gott, leg es weg. Bitte, ich hol mal was zu trinken, ja? Hol mal was zu trinken, dann kann ich mal in Ruhe was von Sokrates. Sokrates steht hier gar nicht hinten drin. Mirko wollte so, gerade. Wir haben das Trinken organisiert. Thomas, bist du schon fertig? Ich fange jetzt gerade erst an. Du, ich habe gewartet, bis du wieder da bist, damit du das auch alles hörst. Ach, Mist. So, im Lockerroom macht sich Christian für die Rolle als Special Referee fertig. Was muss man da eigentlich vorbereiten als Special Referee? Muss er nochmal irgendwelche Regeln durchgehen? Ja, sicher. Das ist mir umgekehrt. Ja, natürlich. Seamus kommt hinzu und fordert ebenfalls. Hast du dich eigentlich mit dem Utilitarismus mal auseinandergesetzt? Seamus kommt hinzu und fordert ebenfalls ein Triple Threat Match. Christian guckt verblüfft und meint, dass Seamus sich lieber auf Randy Orton fokussieren sollte. Denn Christian ist heute ganz fair. Fair. Fair. Dafür gestern war er nicht ganz fair, aber heute ist er ganz fair. Fair. Singles Match. Daniel Bryan besiegt Ted DiBiase mit Cody Rhodes am Ring. Ja, das ist ja ein Ding. Nettes Match. Ja, das ist nach dem Match fertigen die Heels Daniel Bryan ab, bis Sin Cara den Save macht. Okay. Sin Cara zeigt einen sehr interessanten Hurricane Runner gegen Cody Rhodes, wo Cody Rhodes ihn nicht mehr auf den Schultern auffangen konnte, sondern dann so unter den Armen hat. Das sah sehr interessant aus, sah aber sehr gut aus. Sah gut aus, also sah wirklich gut aus. War jetzt nicht irgendwie als Mission. Nee, also es war wahrscheinlich nicht so geplant, aber es sah gut aus. Interessant. Ja, Sin Cara ist ja schon irgendwie im Moment doch viele Botch-Spots. Oh ja. World Heavyweight Championship Match. Special Referee ist unser Christian. Unser Christian. Ja, unser Christian. Das ist unsere Oma. Bitte schön. Meinem Glas. Möchtest du auch noch was zu trinken? Nö. Tschüss. Tschüss. So, Thomas, der Main Event, das Title Match. Der Hauptkampf. Ja, World Heavyweight Championship. Wie spät fing denn das Match an? Wie viel Zeit hatten sie denn? 20 Minuten, 15 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. Genug. 15 Minuten tippe ich mal. Ja, müsste. So, während des Matches zeigt Sheamus den Bro-Kick gegen Randy Orton. Der Bro-Kick hat ja nichts mit How I Met Your Mother zu tun, ne? Mit dem Bro-Code. Hat er dadurch den Bro-Kick dann auch gewonnen? Soll ich nochmal ein Zitat von Sokrates vorlesen? Nee, Seamus hat zuvor Christian so angestoßen. War nicht extra. Gehen wir mal von aus. Und dann zeigt Seamus den Bro-Kick in Randy Orton. Jedoch zählt Christian nicht bis zum 3-Count. Denn er spielt in einer Handverletzung. Da hat Seamus ihn vorher getroffen. Und er spielt dann diese Handverletzung. Mhm, das hat er bis 2 gezählt und dann gespielt? Oder hat er gar nicht erst gezählt? Er hat schon leicht gespielt und danach hat er richtig angefangen. Mhm. Und dann, Seamus macht dann erstmal so ein bisschen den Christian an, von wegen, warum hast du nicht bis 3 gezählt? Ja. Dann gibt es einen Schlag, Christian schlägt zurück, Seamus läuft in den RKO, Christian ist wieder top mit seiner Hand und kann den 3 kaum zählen. Mhm. Haut mich nicht vom Hocker. Und wie geht's weiter? So, nach dem Match, Christian soll den Gürtel an Randy Orton überreichen, doch stattdessen schlägt er mit dem Titel Randy Orton nieder. War das dann der Heel-Turn von Christian? Ja, das ist schwer zu sagen. Wie hat denn das Publikum reagiert? Ja, natürlich negativ. Wobei man das bei SmackDown bei einer bearbeiteten Fassung natürlich auch schlecht sagen kann. Ich weiß nicht genau, ob man jetzt wirklich einen totalen Heel-Turn plant oder ob jetzt Christian einfach so ein bisschen wütend ist, so ein bisschen Nerven durchgegangen und trotzdem weiterhin noch Face ist oder ob das jetzt halt einfach auch nur wegen dieser Triple Threat Sache, weil so ein Triple Threat Match kann ja schon mal kommen, dass er hier, dass ein Face ist. Das denn schon jetzt fest, dass Triple Threat kommt? Nein, Nein. Aber ich denke, irgendwann wird's bekommen. Wann ist der Pay-Per-View denn eigentlich? Ist der nicht schon in 1 oder 2 Wochen wieder? Ja, demnächst. Dann müsst ihr so langsam mal sagen, was der Main Event ist, oder? Ich glaube, der ist am 19. Am 19. Das wäre dann, was haben wir jetzt? Das wäre dann in 2,5 Wochen. Ja. Genau. Ja, wie war die Ausgabe von SmackDown? SmackDown hat mir auch sehr gut gefallen, wieder. Ich fand vor allem das Ende interessant. Ja, die Frage ist, welche auch Christian jetzt wirklich... Oh Gott. Das ist komisch hier heute. Ich bin gerade ein bisschen eingeschlafen. Was denn? So, machen wir weiter. Was war denn komisch jetzt mit Christian? Was sieht hier mal irgendwas ist durch die Nase ein. Also wenn hier irgendwelche Drogenkommissionen sind in Emden. Nee, das ist die Allergie, weil du immer diese Katzenhaarjacke anmachst. Oh. Ja, das ist halt, wenn man eine Katze hat, ne? Ja, du musst die Jacke mal ausziehen. Aber ja, die Jacke hat Mirko seit 2 Monaten nicht ausgezogen. So, jetzt ziehen wir hier uns hier aus. Das gibt's ja nicht. So. Aber bitte nicht mehr. Ich zieh die auch wieder an. Mirko ist kalt geworden hier. Das ist der Wahnsinn hier. So, dann sind wir wieder angezogen. Guck mal, da ist der Specht. Hör auf! Da ist der Specht, genau. Schlimm heute hier. So, SmackDown war unterhaltsam. Das kann man da hinten gar nicht hören. Bist ja jetzt an der anderen Ecke des Aufnahmestellens. Ja, ist ja gut. Wenn ich jetzt ganz nach hinten fahren würde, da kann man mich, glaube ich, auch kaum noch verstehen. Ich verstehe mich doch sowieso nicht. So, Christian, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt wirklich ein Heel-Turn war. Also davon her, das fand ich die Ausgabe... Also wenn ich es nur höre, klingt es wie ein Heel-Turn. Ja, ist richtig. Also ich fand es interessant und ich bin gespannt auf nächste Woche, wenn man dann mal sieht, wie Christian sich weiter verhält, ob es jetzt wirklich als Heel-Turn gedacht war oder nicht, oder mal sehen. Bin mal gespannt. War auf jeden Fall auch eine gute Ausgabe, nicht ganz so gut wie Raw, aber war auch gut. Aber die beste Sendung der Welt ist natürlich immer noch Tough Enough. Da darfst du jetzt drauf eingehen. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich auch nicht. Ja, das sind die. Du bist immer für Tough Enough zuständig, also machst du das jetzt so. Ja. Hast du gehört? Wir haben ja jetzt, aber das Problem ist, wir haben jetzt ja 3 Wochen nicht mehr über Tough Enough gesprochen. Du machst die aktuelle Ausgabe. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. Es waren in der aktuellen Ausgabe, ich dachte erst, das wäre schon die letzte Folge, das war aber nicht der Fall. Nee. Ich dachte, es würden jetzt quasi von den letzten verbleibenden 3, schlicht und einfach, die wären dabei und es würde dann direkt der Sieger ausgewählt. Aber es gab ja, in den letzten Wochen gab es ja viel so Doppel-Elimination durch Verletzungen und sowas. Davon hätte man davon ausgehen können. Also in der einen Sendung gab es gar keine offiziellen Eliminierungen, weil da ist ja der eine verletzt und die andere eventuell verletzt. Da hat dann Steve Austin gesagt, heute scheidet keiner aus, sonst haben wir am Ende keine Kämpfer mehr. Das ist interessant, wenn sie jetzt alle nicht verletzt hätten, dann wäre es schon länger gegangen. Oder hätte man dann einfach gesagt, okay, heute machen wir 2 raus. Was hätte man da wohl gemacht? Ich weiß ja nicht, wie das mit dem TV geht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine eigentlich auch mal gelesen zu haben, dass die Sendung bis Ende Mai geplant war. Aber das passt ja auch alles gar nicht. Nee, es wird eine nächste Staffel geben. Das ist, glaube ich, schon fest. Da will ich drauf hoffen. Aber ich habe mal gelesen, es ist bis Ende Mai geplant. Und dann danach die Raw-Sendung sollte dann eigentlich 3 Stunden gehen. Vielleicht ein Draft oder so. Ja, wurde dann ja auch vorgezogen. Aber ich hatte das mal so gelesen. Ja. Naja. So ändern sich die Pläne. In der Vorwoche sollte man vielleicht noch sagen, sind tatsächlich 2 ausgeschieden, nämlich Christina und AJ, obwohl AJ, da hatten sie ja sozusagen die Charisma-Woche das beste Promo gehalten hat. Das war wirklich sehr, sehr gut, das Promo. Kann man nichts gegen sagen. Interessant, wie AJ ein Mädchen war und auch ein Junge. So weiblich und männlich, ne? Ja, da gibt es aber einige von in den USA. Ne? Also George ist zum Beispiel auch männlich, weiblich. Ja, das stimmt. Ist das überhaupt irgendeine Abkürzung? Wirklich, AJ? Nee, oder? Arthur Johannes. Das ist schon komisch. Nee, es ist schon komisch. Das ist so, Arthur Johannes. Arthur Johannes Styles schon, zum Beispiel. AJ schon, Styles. Das ist schon ein komischer Name. Finde ich nicht. Das ist genau wie FM. Fritz Müller. Ja, ist doch so. Arthur Johannes Styles. So, also AJ und Christina sind in der Vorwoche ausgeschieden. Und Silent Rage, Andy hat überlebt. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz, aber... Der ist groß. Ja, der ist groß, aber teuer fand ich den jetzt nicht. Im Ring ist er auch nicht schlecht. Und ja, technisch ist er im Ring ganz gut. Für jemanden, der so groß ist, das für WWE schon interessant. Guck dir das so an, Mason Ryan ist, außer dass er jetzt viel Muskeln hat, kann er gar nichts im Ring. Der sieht aber noch eindrucksvoller aus, um einiges. Andy fällt es gar nicht so sehr auf. Ja, der muss ein bisschen ein vernünftiges Outfit bekommen und den müsste ein bisschen anders darstellen. Da ist ja halt ein bisschen schüchtern, ja. So, jetzt sind aber in der Sendung, um die es jetzt geht, waren noch dann drei übrig geblieben, nämlich die Kumpels Luke und Jeremiah und Silent Rage Andy. In der Woche gab es keine besonderen Herausforderungen mehr, also nichts irgendwie so im Klettergarten, wo dann der eine irgendwie anderthalb Stunden da oben festhängen kann und dann nicht runterkommt. Das war irgendwie so Höhepunkt der Staffel, wo sie immer die Zeit eingewendet haben und dann Stone Cold Steve Austin nach anderthalb Stunden gesagt hat, wir schicken jetzt jemanden hoch, der mich runterholt. Und wo sie ihm dann noch gesagt haben, aber du hast nicht aufgegeben. Das war super. Der hat ja auch nichts gekonnt, der Kerl, der ist... Den ging sofort die Puste aus. Dass man da dann wirklich anderthalb Stunden hängen bleibt, anstatt irgendwie weiterzumachen. Ja. Über anderthalb Stunden hängen. Und dann die eine Frau, die ist ja dann noch über ihn und sagt noch, geh mal zur Seite, ich bin vorbei. Das ist ja auch. Er wackelt nicht so oder irgendwie sowas, meinte sie. Ja. Das war schon schlimm. Aber war so ein Höhepunkt. Mit Hunden hatten sie diesmal auch nichts, die dann von hinten irgendwie niederreißen. Wie das wieder klingt, was wir gucken. Ja, das ist doch so ein illegales Zeugwerk oder so. Nein. Das doch, läuft im ganz normalen zweiten deutschen Fernsehen am Dienstags um 19.25 Uhr direkt nach dem Hafenrevier und vor der Heute-Sendung. Ja, ist doch so. Ja. Und im Amerikanischen heißt es Tough Enough und im Deutschen heißt es Hart Genug. Ja, ist doch so. So, jetzt muss ich mal überlegen, gab es überhaupt irgendeine... Ja, genau, es gab so, das Special Event war, dass die zu dritt dann wirklich da ins Krankenhaus zu kranken Kindern gegangen sind, zusammen mit Stone Cold Steve Austin, um als Special Event, nicht jetzt als Kampf, sondern als Event, um halt so diese karitativen Aufgaben eines Superstars auch kennenzulernen. Das hat vor allen Dingen, wer war denn das? Ich glaube, der Jeremiah, der hat das ganz gut. Ja, der kann ja ganz gut reden, der hat ja auch schon diese Bus-Challenge am besten bewältigt. Genau, und dann gab es noch, was gab es noch? Es gab diese Sache im Krankenhaus und war da der Fototermin, war glaube ich auch, ne? Stimmt, der Fototermin mit The Miz. Genau, das haben auch, also Andy erst nicht, aber dann kam er aus sich raus und das haben eigentlich auch alle gut gelöst. Ja, und dann sollten die ja noch ein bisschen Action im Ring zeigen. Genau, da war sehr viel mit dem Elbow von der Ecke, als Jeremiah ja diese Special Elbow-Aktion, wie auch immer man das nennen darf, gezeigt hat. Ja, der hat einen Fehler gemacht. Er hat diese Puppe, die sie da benutzen, um den Gegner darzustellen, die hat er falsch geslammt. Und um jetzt an den Kopf mit dem Ellbogen ranzukommen, musste er dann halt noch so eine Drehung in der Luft zeigen. Sah sehr imposant aus. Und er war auch sehr zufrieden, hat dann hinterher im Haus auch erzählt, dass er das auch zum ersten Mal gemacht hat und er war ganz zufrieden. Am Ende haben dann aber vom Kämpferischen waren Luke und Andy die Besseren. Jeremiah hat doch einige Fehler gemacht. Und der schlimmste Fehler war einmal, als er mit Luke im Ring war und dann sollte der eine unter dem anderen wegtauchen und der andere mit so einem Leapfrog über ihn hinweg. Dann haben sie sich nicht richtig abgestimmt und dann sind sie beide sozusagen mit den Köpfen aufeinander, weil sie beide unter dem anderen durch wollten, direkt mit den Köpfen aneinander gestoßen. Diesen doppelten Baseball-Slide oder was, das sah auch super aus. Oder was war das genau? Das weiß ich nicht mehr. Als sie dann beide mit den Beinen da so waren. Das weiß ich nicht mehr. Das ist super. Aber war auf jeden Fall, das ist schon aufgefallen, dass bei Jeremiah, dass da die meisten Fehler noch drin sind. Aber der macht auch am kürzesten bisher erst das. Von daher kann man das verstehen, muss man ein bisschen nachsichtig sein. Doppelte Beinscissor oder irgendwie sowas war das. Naja, ist auch egal. Aber es sah bestimmt super aus. Ja. Ich kann mir das schon allein durch die Erzählung ganz gut vorstellen. So, dann als ist ausgeschieden in dieser Staffel Jeremiah. Schade, hätte ich mir als Sieger gewünscht. Wurde aber, Stone Cold Steve Austin hat das auch gesagt, es geht jetzt nicht mehr um Bottom 3, jetzt sind die Top 3, die Last 3, die Final 3 und alle waren jetzt gut und der wurde dann noch nicht mehr so fertig gemacht, obwohl er am Ende die drei noch so ein bisschen gegeneinander aufgehetzt hat. Die haben sich ja dann doch ganz gut verstanden als die letzten drei im Haus und waren fast so ein bisschen Kumpels und dann musste der eine doch sagen, ich bin besser als der andere, das war ganz lustig. Und Jeremiah ist rausgeflogen und nächste Woche entscheidet sich, ob Luke, der sicherlich technisch der bessere von beiden ist, oder Andy, der von der Statur sicherlich vielen WWE-Schreibern besser gefallen würde. Ich gehe stark davon aus, dass Luke gewinnt. Ich hätte mir allerdings das Finale zwischen Luke und Jeremiah, also zwischen diesen beiden Freunden, gewünscht. Luke war ja von Anfang an der Favorit und ja. Ich tippe auf den Außenseitersieg von Andy. Machen wir hier Tipp. So ein bisschen... Ja, so. Super. Mehr nicht. Okay, nur so. Und es geht um 10.000 Euro bei diesem Tipp. Und wenn Andy gewinnt, ja, kriege ich 10.000 Euro von Mirko. Ja, andersrum aber auch, ne? Ja, klar. Okay, machen wir. Sicher. Ja, okay. Gar kein Problem. Das werde ich mir merken. So, wir kommen zum Ende der Sendung. Wir wollten ja noch in einer Spezialausgabe von Dropkick Drama, die wir hier noch bewerben müssen. Wollte ja noch, ich hatte das ja. Achso, du wolltest noch was Neues. Also, letztes Mal habe ich es. Achso, wegen der TNA-Tour in Deutschland wolltest du auch noch was haben. Nee, letzte Woche war ja meine Stimme so ziemlich am Mist. Ja, stimmt, du wolltest ja auch noch eine Filmkritik geben. Du, ja, guckst, genau. Du guckst ja nie Filme, aber du hast dann trotzdem eingesehen. Auf DVD. Wie hieß denn der Film, den du gesehen hast? That's What I Am. Das ist ein Musikfilm mit Grace Kelly und Fred Astaire und Ginger Rogers. Du hast es erraten, ja. Da wird viel getanzt, ne? Ja, genau. Nee, das ist der Film mit Randy Orton, wo Randy Orton mehr oder weniger eine kleine Nebenrolle hat, 4 bis 5 Minuten lang, was mehr nicht? Zum Glück so ist. Nee, Randy Orton spielt da so einen aggressiven Vater. Und es geht da so ein bisschen um die sozialen Schichten in einer Schule. Also ich denke, das ist schon recht extrem dargestellt. Zumindest bei mir auf der Schule ist das nicht so schlimm. Ich weiß soziale ja nicht, ob Schichten, das... Soziale Schichten, also so die ganz Armen und die Reichen. Und auch, die ja. Ich weiß ja nicht... Footballspieler gegen die anderen. Ich weiß ja nicht, ob das in Amerika wirklich so schlimm ist. Hier was, ist was, nicht war, was waren denn ja, es ist die Unterschiede? Ganz klar so der Unterschied, so die Idioten, die ihre Ecke haben. Idioten. Ja, das klingt jetzt auch. Ich überlege, wer sind die Idioten? Jetzt fange ich auch schon an. Ja, bin ich mal gespannt. Erklär mal, wer die Idioten sind. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ja, klar. Die etwas Außenseiter. Ja. Die starken Außenseiter. Dann gab es noch diese Normalschicht. So diese Leute, die nicht groß beachtet werden. Und dann gab es halt diese Coolen, die Außenseiter fertig gemacht haben. Wer waren denn jetzt diese... die Idioten? Die Außenseiter oder die Normalen? Oder ja, ich meinte eigentlich die Außenseiter. Das war jetzt ein bisschen... Das sind doch keine Idioten. Nein, das war jetzt ein bisschen fies formuliert. Ja, ich glaube, Mirko ist auch auf der falschen Seite. Nee. Auf jeden Fall gab es dann noch diese Coolen, die Außenseiter fertig gemacht haben. Und dann und diese Schichten... Ja, und normalerweise sind die Coolen immer die Idioten. Ja. Diese Schichten ganz interessant dargestellt und dass halt ein Freund, der ein Typ, der halt etwas weiter oben steht, aber nicht direkt zu den Coolen gehört, sondern da halt akzeptiert wird und so weiter, dann ein Referat mit so einem Außenseiter da machen muss und die beiden sich dann richtig anfreunden und dann entstand sehr, sehr gut Toleranz. Gemacht. Toleranz. Wie man das bei Platon nachlesen kann. Sehr, sehr gut. Ich habe die in englischen Originalfilmen gesehen mit Originalton, Englisch und so weiter und so fort. Waren auch Sokrates Zitate im Film? Einige. Ich fand die den Schauspieler des Lehrers, beziehungsweise die Oh Gott. Den Schauspieler des Lehrers, nee, beziehungsweise nee. Was, das was? Wie der Lehrer in dem Film charakterisiert wurde, beziehungsweise dargestellt wurde, der wurde als so richtig, richtig netter Mensch dargestellt. Ja. Das war sehr, sehr schön. Tolerant. Ist mir richtig ans Herz gewachsen, dieser Lehrer. War ein toller Film. Hat mir sehr gut gefallen. War ich echt überrascht. Ist auch wirklich ein WWE-Film? es ist wurde auch gewrestelt? Nee. Wurde nie kein einziges Mal erwähnt. Hat noch irgendjemand anders, den man aus dem Wrestling kennt, irgendwie eine Nebenrolle gehabt? Nee, nur Randy Orton. Diese kleine. Auch wenn auch nicht unwichtige. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Thomas hat den Film von mir ausgeliehen bekommen. Die englische DVD, die liegt ja da hinten. Und der kann sich den auch mal angucken. Und vielleicht kann er ja nächste Woche schon was dazu sagen. Man weiß es nicht schon. Ja, das weiß ich noch nicht. Ob ich den bis nächste Woche gesehen habe. Oder übernächste Woche. Weil ich habe ja dann einiges aufzuholen, wenn ich wieder in Hannover bin. Ja. Weil heute Abend ist ja UFC. Schlag den Raab. Heute Abend kommt dann noch Schlag den Raab. Und ich habe die letzte Folge von Ultimate Fighter dann auch noch nicht gesehen. Das heißt, UFC sind dann gleich zwei Sachen. Ach, du hast UFC 130 auch noch nicht gesehen. Und dann komme ich ja erst am Dienstag nach Hannover zurück. Das heißt, dann muss ich ja noch Monday Night Raw und das Finale von Tough Enough sehen. Du hast UFC 130 auch noch nicht gesehen. Doch, klar. Was meinst du denn mit zwei Sachen dann? Ich dachte, da kommt jetzt das Ultimate Fighter Finale. Nee, es kommt einmal die normale Fernsehsendung, Ultimate Fighter, die letzte Sendung. In der letzten Sendung werden die beiden Kämpfer für das Finale ausgekämpft. Und dann kommt beide. Das Finale ist dann in Das Finale ist eine Live-Show. Das ist wie ein Pay-Per-View, nur es wird dann halt im freien Fernsehen übertragen. Mhm. Da gibt es ganz viele Kämpfe und einer dieser Kämpfe ist halt das Finale vom Ultimate Fighter. Der Hauptkampf ist aber der mich auch am meisten interessiert. Clay Guida gegen Anthony Pettis. Ist das die Fight Night dann? Genau. Okay. Genau. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und das muss ich ja dann jetzt gucken. Und dann, wie gesagt, ich bin ja erst Dienstagabend zurück in Hannover. Dann ist ja noch von Montag Monday Night Raw. und das Taffin-Finale. Ja, ich werde noch ein bisschen lesen, dann werde ich mich mit meinem neuen Arctic Monkeys ein bisschen auseinandersetzen. Ist denn bei dir, du liest ja gerade diesen neuen Krimi von Nele Neuer aus, den ich auch lese, ist bei dir der Gärtner schon aufgetaucht? Okay, das sagen wir jetzt nicht zu. Beim Krimi ist immer der Gärtner der Mörder. Das weiß man ja. Ich bin auf jeden Fall darin, ich arbeite dahin, dass es irgendwann in nächster Zeit mal wieder eine Sounds-Ausgabe gibt. Das möchte ich ganz gerne. Was würdest du denn da für Alben besprechen? Manchester Orchestra, Simple Math, dann habe ich jetzt dann das neue Arctic Monkeys Album, Suck It and See. Das ist auch ein Bezug zum Wrestling sozusagen. Die Ex. Was habe ich denn noch? Ich würde dir empfehlen, The Head and the Heart. Das habe ich auch noch nicht rezensiert. Da muss auf jeden Fall auch noch was kommen. Das ist ein sehr gutes Album. Mona muss eigentlich rezensiert werden. Und dann natürlich DMD Kyolit, was ja für die Manifestation des Kapitalismus kommt, in unserem Leben ist die Tragik. Nee, das wird wohl nicht kommen. Was habe ich denn noch an aktuellen Alben hier drauf? Mirko war ein bisschen verwirrt. Ich habe ihm das Titelstück von DMD Kyolit vorgespielt. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen überfordert. Wenn man das einmal hört, das ja kann ich das verstehen. Oh ja, das ist schon ziemlich komplex. Das Airborne Toxic Event All at Once, das muss natürlich auch noch kommen. Alles auf einmal? Klar, alles auf einmal. Und weil das heißt All at Once heißt alles auf einmal. Nur kurz, für den nicht englischsprachigen und sprachigen unter uns. Sprechigen, ja. Genau. Die zum Beispiel so Wörter wie Black Tree, Trees oder sowas nicht kennen. Ich kenn's auch nicht. Okay, dann wäre ich mit meinem Programm durch. Du wolltest noch was sagen. Dann habe ich noch dieses Buch. Welches Buch? Gar nichts. Ich habe nur irgendeinen Mist geredet, damit das gerade toll klingt. Ich habe ja hier das Buch. Hör auf. Rainer Erlinger. Thomas, mach aus die aus. Er mach aus. Wie man nicht. Thomas, mach die Sendung. Wir wollten noch über TNA-Tournee sprechen. Ach ja, das ist wichtig. Das Buch kannst du weglegen. Man merkt, dass die Jugend von heute doch stark vom Fernsehprogramm geprägt ist. Mirko wirkt richtig so ein bisschen wie so jemand, der beim Quiz früher Harry Weinfort irgendwie die anderen. Das ist richtig. Das nicht. Ich bin ja froh, dass ich nicht Lehrer irgendwie in der Schule bin, wenn ich mit diesen ganzen Fernsehgesten zu tun hätte. Das ist richtig. Ich gucke kaum noch Fernsehen, immer nur abends und meistens auch nur nebenbei. Ich gucke kaum Fernsehen. Meistens nur abends, so von 5 bis 2 Uhr morgens, dann, aber sonst nicht viel. Nee, ich gucke wirklich nur abends um 7:15 kommt der Fernseher an. Genau, ich schlag den Rab und dann wird er um 3 Uhr morgens ausgeschaltet. Ist doch so. Ja, 7 Stunden? Nee, also meistens so läuft er dann sogar nur nebenbei. Meistens sitze ich dann hauptrangig am PC. Am PC? Ja, wofür steht eigentlich die Abkürzung PC? Personal Computer. Ach so. Was heißt denn das Wort Computer ist ja Englisch. Was heißt denn das auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Rechner. Aus dem Lateinischen Computare. Rechner. Ja, okay, da hätte man jetzt auch noch drauf kommen können. Genau. So, die TNA-Tour 2012 im Januar, die macht halt in Essen, in der Krugerhalle eigentlich, oder wo? Ja, genau, in der Krugerhalle in Essen. Da gehen 4.000 rein, ne? Nein, das sind beides knapp 10.000 Hallen. Aber nur knapp, also so 8 bis 10. Okay. 8.000 würde ich mal meinen. Ach so, übrigens. Mit dem Aufbau. Ja, in der Grugehalle in Essen und in der ganz neuen Ratio Farm Arena in Neu-Ulm. Ja, die kenne ich noch gar zwei nicht. Die ist auch ganz neu. Das sind zwei sehr seltsame Städte irgendwie. Also so Essen, finde ich eigentlich gar Essen nicht seltsam. Essen wundert mich eher, dass es vorher noch nicht ausgewählt worden ist, weil es ist natürlich von der Erreichbarkeit sehr gut, weil das ist ja da Ruhrgebiet sehr zentral in Deutschland gelesen. Das heißt, das kann man von vielen Orten. Ich war jetzt zweimal von der Arbeit aus in Essen und ich meine, die Zugfahrt war irgendwie so 3,5 Stunden oder so, glaube ich, von Hannover aus. Von hier aus weiß ich natürlich nicht, dann wahrscheinlich 2 Stunden mehr noch oder so, 5 Stunden oder so. Aber das ist eigentlich von der Erreichbarkeit her nicht schlecht. Neu-Ulm finde ich interessant. Hast du mal geguckt, wie weit das ist? Glaube ich, Schwaben, oder? Ich habe beide mal von hier aus nachgeguckt. Das eine war 3 Stunden ein bisschen und das andere waren 6 Stunden ein bisschen. Das geht eigentlich. Aber Neu-Ulm ist, glaube ich, Schwaben. Aber wie man auf Neu-Ulm kommt, weiß ich auch nicht. Aber wenn es eine neue Arena ist, könnte es natürlich eine interessante Halle sein. Da sind auf jeden Fall zwei ganz neue Städte fürs Wrestling. Würde ich mal meinen, also auf jeden Fall. In Essen noch nie was? Ja, vielleicht Dortmund war meistens, ne? Oh, ja, klar, wenn die Leute nach Dortmund gehen, gehen sie nicht auch noch nach Essen. Weil das sind irgendwie 20, 30 Kilometer, glaube ich, zwischen den Städten. Macht dann keinen Sinn. Okay. Weil das alles Neu-Ulm, also Neu-Ulm war auf jeden Fall noch nicht WW, da bin ich mir recht sicher. Da bin ich mir auch sicher, das hätten wir auch. Essen vielleicht früher mal. Ja. Naja, auf jeden Fall interessante Städte. Aber nichts, was mich jetzt reizen würde, auch von den Teilnehmern her. Nee, halt TNA. Ne? Ja, die Hausschuhe von TNA sind ja eigentlich ganz gut. Wird mal interessant sein, wie gut die ausverkauft werden. Ich sollte vielleicht nochmal nachberichten, das hatte ich, glaube ich, nicht erzählt. Das habe ich nämlich erst nach unserer letzten Aufnahme, glaube ich, gehört. Als der Pay-Per-View in Seattle war von der WWE, der letzte. Wie hieß er noch? Over the Limit. Over the Limit. Da war ja Brian Alvarez und einige, die vom Figure 4 Weekly Podcast, die und von der Webseite, die ja da wohnen in der Stadt, die waren live da und der hat berichtet, die Halle war maximal 2/3 ausverkauft. Da waren also höchstens 8.000, 9.000, obwohl da 12.000, 13.000 reingehen. Und so die oberen Ränge, das haben sie dann alles irgendwie so zugesperrt und verhangen. Also man konnte ja im Fernsehen eigentlich nicht sehen, dass es nicht so richtig voll war. Mir wirkte diese Halle ehrlich gesagt etwas klein, als ich das geguckt hatte. Wirklich. Ja, das liegt daran, dass sie viele, viele so Teile abgesperrt haben und so zugehängt haben in der Halle. Also da soll, und für ein Pay-Per-View finde ich das schon heftig. Wenn ein Pay-Per-View nicht ausverkauft wird. Weil wenn hier ein Pay-Per-View wäre, selbst wenn das in der Stadt wäre, selbst wenn das in der Stadt wie Neu-Ulm wäre, wo man 6 Stunden hinfährt, würde ich sofort hin und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es ausverkauft wäre. Jo. Selbst Neu-Ulm. Selbst Neu-Ulm. Haben die überhaupt so eine große Halle? Wahrscheinlich nicht. Also, ich meine, die Halle ist jetzt 8.000 oder irgendwie so. Aber so eine richtige große haben die wahrscheinlich gar nicht. Jetzt weiß ich, was Neu-Ulm, woher mir Neu-Ulm bekannt vorkommt. Und zwar war ich hier genötigt, mit Oma diese Sendung Das perfekte Dinner zu gucken. Die ist gut. Und diese Sendung spielte diese Woche in entweder Ulm oder Neu-Ulm. Ich meine Neu-Ulm. Das ist, glaube ich, so relativ das Gleiche. Es stand auf der Seite auch Ulm-Neu-Ulm. Ja, dann ist wahrscheinlich dann nur eine Stadtgrenze, ja, die die Ulmer von den Neu-Ulmern trennen. Und wahrscheinlich gab es im Jahr 1897 den großen Krieg zwischen Ulm und Neu-Ulm. Oh ja. Mirko raucht. Oh ja. Das wusste ich gar nicht. Sehr Mirko ist zum Raucher geworden, deshalb ist er auch immer außer Atem. Nee, sportlich war ich ja noch nie. Thomas, hast du uns noch irgendetwas zu berichtigen, außer von deinem Buch? Ich könnte noch was... Schon berichtet, von wem das Buch ist? Lass das Buch in Ruhe. Es geht da um die Moral. Du machst jetzt vorbei. Ich mach jetzt vorbei. Wie macht man denn vorbei? Mach vorbei, Thomas, sonst mach ich vorbei. Wir wollten noch einen kurzen Teaser, eine Ankündigung zu dem großen Pay-Per-View-Special, was demnächst auf Top Drama erscheint. Ja, mach das bitte mal. Und dann machst du auch Ende danach. Und ich verabschiede mich jetzt schon und sage Tschüss. Also, es gibt demnächst auf diesem Kanal... Oh, das ist jetzt auch blöd. Ich verabschiede mich nochmal und Thomas hat jetzt die letzte Minute Zeit. Es gibt demnächst auf diesem Kanal ein großes Special. Und zwar haben wir hier Starcade The Essential Collection. Und wir werden zwar nicht alle 25 besten Matches aller Zeiten besprechen, aber es wird von den zwei sehr besonderen Matches, nämlich von einem Match am 26. November 1987 und einem Match am 27. November 1986, ach, das ist ja auch interessant, direkt 2 Jahre hintereinander. Das eine ist 86, das ist das erste Scaffold-Match, Road Warriors gegen Midnight Express. Das werden wir live gucken, während wir es gucken, kommentieren. Und dann noch das im Jahr danach, das Scaffold-Match vom Rock'n'Roll Express gegen den Midnight Express. Das erste Match, was wir gucken werden, ist auf Platz 17 der Wahl hier, der 25 besten Matches von Starcade gelandet und das andere auf... Das andere sogar auf Platz 5. Es wäre jetzt besser und schneller gewesen, wenn ich von der anderen Seite gezählt hätte. Kann man so sagen, aber so das mit den 10 von 25 rückwärts hat gut geklappt. Ne? Soll ich auch nochmal bis 1 zurückzählen? Achso, 25, also wir werden also 2 Scaffold-Matches, weil das sind ja die besten Matches überhaupt vom Gimmick, da kann man ja hochqualitatives, technisches Wrestling erwarten, werden wir berichten. sollen wir dann in der Sendung, wo wir die live kommentieren, jetzt erklären, was ein Scaffold-Match ist, oder sollen wir das hier schon erklären? Was sagst du? Ich kann dich nicht verstehen. Bist du leise? Nein, sollen wir nicht. Sollen wir nicht. Dann, ach so, mach vorbei. Ja, das erste, wir können das ja in zwei Tagen. Mach vorbei. Das erste können wir jetzt gleich noch kommentieren, ja, vom Tee. Das zweite wird eng. Mach vorbei. Ich mach jetzt mal vorbei. Palim, palim.